Ein langer, nicht enden wollender Flur, ein Mann mit zwei Koffern. Eine seltsame Spannung liegt in der Luft. Es ist der Sound, der diese Spannung erzeugt. Die Schritte klingen fast überdeutlich. Dann ist da noch diese Musik, die eigentlich nicht passen will, deshalb einen befremdlichen Effekt hat. Es ist kein brutaler Mord passiert. Vielmehr befinden wir uns in einem italienischen Tonstudio in den 70er Jahren. Hier soll ein britischer Toningenieur den passenden Sound für einen Horrorfilm erstellen. Wir sehen eine Frau vor dem Mikro mit weit geöffnetem Mund aus dem Meer, als bedrohliche Geräusche kommen. Wir sehen Männer, die mit Messern Wassermelonen bearbeiten, und sofort kommen einem blutige Bilder in den Sinn. The Barbarian Sound Studio ist zunächst eine Hommage an die gute alte analoge Technik, als die Geräusche nicht aus der Konserve kamen, sondern noch mit viel Sorgfalt, Fantasie und Witz selbst produziert wurden. Die Kamera kann sich gar nicht satt sehen an den Knöpfen, Reglern und Tonbändern. Peter Stricklands Film ist aber auch eine Hommage an die italienischen Horrorschocker der 60er und 70er Jahre. Auch wegen ihrer hyperrealistischen, auf Schock ausgerichteten Soundeffekte genießen deren Werke mittlerweile Kultstatus. Hier muss jedoch kein Blut fließen. Dieser Film lehrt uns auch so das Fürchten. Es sind die Töne, die hier einen eigenen, ziemlich unheimlichen, beklemmenden, spannenden Film in unseren Köpfen entstehen lassen. Auch der Tontechniker fühlt sich in seinem Studio seines Lebens nicht mehr sicher. Was ist, wenn sich hinter den Geräuschen tatsächlich eine reale Gefahr verbirgt? Wenn hinter der Tür wirklich das Böse wartet? Fiktion und Wirklichkeit sind nicht mehr zu unterscheiden. The Barbarian Sound Studio ist ein Psychothriller, der den Zuschauer mit in die Wahnvorstellungen seines Helden nimmt.